Kapitel 1 Franz trinkt ein Bier. Er sitzt in einem Biergarten. Die Sonne scheint. Franz ist glücklich. Kapitel 2 Maria trinkt auch ein Bier. Maria sagt zu Franz, Prost, Franz! Prost, Maria! Sie trinken zusammen. Kapitel 3 Maria ist auch glücklich. Maria ist die Freundin von Franz. Sie möchte Franz heiraten. Franz möchte Maria im Prinzip auch heiraten. Kapitel 4 Franz und Maria sind in München. Aber sie kommen nicht aus München. Sie kommen vom Land, aus Hohenfeld. Hohenfeld ist 100 Kilometer weg von München. In dem Dorf wohnen 500 Leute. Kapitel 5 Franz und Maria möchten den ganzen Tag in München bleiben. Aber das geht nicht. Sie müssen zurück in ihr Dorf. Franz und Maria müssen heute Abend arbeiten.